Tickus, tickus, Bernalis, Reitelis, tickus, tickus, tickus. Tickus, Bernalis, Reitelis, tickus, tickus, tickus. Tickus, Bernalis, Reitelis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis. Tickus, tickus, Reitelis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis. Tickus, tickus, Reitelis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis. Tickus, tickus, Reitelis, tickus, tickus, Reitelis. Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis. Tickus, tickus, tickus, Reitelis. Tickus, tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, tickus, tickus, Reitelis, tickus, tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, jale rutu vainike, nu hemetike, vainike li jale, jale rutu vainike, nu hemetike, vainike li jale, jale. Vainike nu hemetike, vainike li jale, jale rutu vainike, nu hemetike, vainike li jale, taiti. Tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus. Tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus. Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, tickus, tickus, Reitelis. Tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, tickus, tickus, Reitelis, Mergele, Kletelen, Bernalis, tickus, tickus, Reitelis, Bernalis, tickus, tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus. Tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus. Tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus. Tickus, tickus, tickus, Bernalis, tickus, Reitelis, tickus, Reitelis, tickus, Bernalis, tickus, tickus.